dem Teppich. Ich bleib auf der Straße, mach Scheine mit Hasen. Scheiß auf die Message, beweise euch Maden. Ich mein, was ich sage, komm euch zerquetschen und zeigt, was ein Bett ist. Du fragst dich, warum Move und nicht mehr so nett ist. Der Grund dafür ist ja, ich picke das Rap ist. Neue Beats, neue Flows, neue Technik. Neues Weed, neues Geld, neue Bitches. Meine Lines, ja, die ballern, ihr wisst es. Deutsche Rapper zu alt, dicker Gandalf. Ich beschütze meine Jungs wie ein Anwalt. Will ne C-Klasse, Scheiben gepanzert. Fick mal den Start, ja, wie scheißen auf Amjas. Bubbles und Gras, Hustle hart jeden Tag. Also läuft es hier ab, Dicker, nein und nicht anders. Komm in die Hood, ja, hier wollen sie dich stechen. Kopf ist kaputt, Dicker, zu viel Verbrechen. Beuten dich aus, besser zeig keine Schwäche. Ist ja der Grund, weshalb keiner hier lächelt, ah. Keiner von uns lebt seinen Traum. Dicker, glaub mir, keiner von uns lebt seinen Traum. Freiheit für Mosi, mein Bruder im Bau. Lass ihn raus, denn ich scheiß mit den Losern nicht aus. Habe vieles erlebt und auch reichlich gesehen. Will nicht in jedem Track nur das Gleiche erzählen. Also bleiben die Songs immer reich an Ideen. Meine Chance zum Erfolg kann mir keiner hier nehmen. Hast jetzt heute im Nacken sitzen, nur wie das, Dicker, schön für dich. Doch das ändert nichts daran, dass du schon seit klein auf ne Töle bist. Machst einen auf Straße und hart, dabei bist du doch gar nicht so böswillig. Pack mal die Knarre jetzt aus, ja, ich nehm sie dir weg und dann töte ich dich. Ich bin ein Berliner, sag es tausendmal, schreib es auf mein Grab. Muss der Welt hier entfliehen, ja, wir rauchen Gras. Dicker, nenn's Medizin, brauchen keinen Arzt. Entweder bleibst du stark oder bist gleich im Arsch. Ja, so läuft es hier, also heul nicht wie meine Freundin, die mich selten sieht. Weil ich täglich viel zu viel tätig bin. Dicker, ich deal und deal, weil es die Knete bringt. Auf meinem Weg zum Ziel kann mich keiner bremsen. Ja, ich seh die Hater ihre Neider fressen. Dicker, willst du was klären, lass uns gleich mal treffen. Oder mach hier keinen Film und geh weiter rap. Auf dem Teppich. Besser bleib auf dem Teppich. Besser bleib auf dem Teppich. Bleib auf dem Teppich. Bleib auf dem Teppich. Mein Hund spielt mit Katzen, ich spiel mit der Wumme. Willst du ein Kiffen, da liegt noch ein Stummel. Kies in die Lunge. Bock auf Muffins mit Haschisch, ey, gib mir ne Stunde. Bleib auf dem Teppich, komm Mario Kart. Sie ist ganz schön frech, doch ich mag ihren Arsch. Machen auf Groupie, doch blasen nicht mal. Ich beleidige sie, bis sie gar nichts mehr sagt. Weil ich bin 1-7er. Ihr seid nur schlechte Verlierer. Wir wollen lila in der Tasse, dein Rap ist so plastik wie Ware aus China. Komm mit UFON, das ist gut so. Deine ganze Clique ein Huso. Alles Groupie, Host, alle zugekauft. 1-7, du bleibst auf dem Teppich, wir fliegen. Sie wollen uns etwas verbieten und wir treten noch rein, wenn sie fliegen. Mann, das ist Straße, du Spastik, okay. Auf wen willst du schießen, dein Magazin leer? Du kommst nicht aus Hamburg, dann rrr. Du bist kein Berliner, dann mach dich auf fair.